Das Historische Museum der Jugendbewegung in der TVRK wurde im zurückliegenden einen Jahr seit seiner Eröffnung von mehr als 170.000 Personen, darunter den Angehörigen der Volksarmee, Werktätigen aller Kreise und Schichten, Jugendlichen, Studenten und Schülern besucht. Das Museum überliefert die unvergänglichen Verdienste von Kim Il-sung und Kim Jong-il, die den Beginn der koreanischen Jugendbewegung und die stolze Geschichte des Aufbaus eines jugendstarken Landes eingeleitet hatten. Im Museum sind historische Materialien und Gegenstände, einschließlich der Fotos von Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un, bei der Anleitung der Jugendarbeit zur Schau gestellt.